Viel Grün und dazwischen noch mehr nackte Haut, leicht oder gar nicht bekleidete ziemlich junge Frauen und ein nackter Mann, den das Ganze sichtlich begeistert. Dazu offene, mit dunklem Holz ausgelegte Hallen, künstliche Grotten und Felsen, aus Naturstein gemauerte Wände und mehr oder weniger geschmacklose Skulpturen im Garten. Wer die Personen auf den Fotos sind, lässt sich nicht sagen, bis auf Silvio Berlusconi selbst, der auf zwei der Bilder zu sehen ist, sind die Gesichter verpixelt, um die Identität der Abgebildeten zu schützen. Die spanische Tageszeitung El País veröffentlicht auf ihrer Internetseite und in ihrer Printausgabe 6 Aufnahmen aus einer Serie von Hunderten von Bildern, die der italienische Fotoreporter Antonello Zappadu gemacht hat. Unklar ist, wie die spanische Zeitung an die Fotos gekommen ist. Warum ausgerechnet diese 6 Aufnahmen ausgewählt wurden, erklärt das Blatt ebenfalls nicht. Sie zeigen einen regen Badebetrieb in Berlusconis Luxusanwesen Villa Certosa auf Sardinien. Der italienische Regierungschef erscheint auf ihnen als einziger vollständig bekleidet und ist auch an keinem der Pools zu sehen. Während Berlusconi am Mittwoch erklärt hatte, er halte die Bilder für harmlos, sind sie für El País der Schlussstein im Skandal um den italienischen Ministerpräsidenten. Mit seinen Wochenendgartenpartys, zu denen die zahlreichen Gäste mit offiziellen italienischen Militärmaschinen nach Sardinien geflogen würden, zeige Berlusconi einmal mehr, dass Politik für ihn nichts anderes sei als die Fortsetzung von Freundschaften, Beziehungen und Amüsement mit anderen Mitteln. Damit setze der Ministerpräsident die Zukunft Italiens als Rechtsstaat aufs Spiel. Mit den Fotos werde nicht Berlusconis Intimsphäre verletzt, sondern lediglich bewiesen, wie er seine Macht missbrauche, kommentiert El País.